Im Laufe der folgenden Tage hetzte der Detective von einem Treffen zum nächsten. Keiner seiner Gesprächspartner in Sachen Black Hand meldete sich später je zu Wort, weshalb nicht bekannt ist, mit wem er redete und was er dabei erfuhr. Noch mehr als in Little Italy hatte Petrosino es hier mit Gerüchten, Komplotten, verdeckten Drohungen und roher Wut zu tun. Tausend Münder flüsterten seinen Namen in den verschiedensten Dialekten. Er stand einer jahrhundertealten Kultur gegenüber, die er einst zu verstehen geglaubt hatte, nun aber völlig undurchschaubar fand. Nur schwer kann man sich des Eindrucks erwehren, dass er in jenen Tagen bemerkenswert amerikanisch war. Ein überzeugter Einzelgänger, zielorientiert, leicht überheblich, tapfer und naiv. Giuseppe Petrosino befand sich nun wirklich im Herzen des Geschwürs, das auszumerzen er gekommen war. Am 11. März kam er an zwei Männern vorbei, die vor der Auswanderungsbehörde herumstanden. Einer von ihnen sah zu, wie der Detective in eine Kutsche stieg und davonfuhr. Dann sagte er zu seinem Freund gewandt, das war Petrosino, der zum Sterben nach Palermo kam. Später identifizierte man den Mann als Paolo Palazzotto. Eben der Palazzotto, der in New York wegen seiner Verstrickung in einen Zuhälterring verhaftet und nach einer Tracht Prügel von Petrosino abgeschoben worden war. Seit dem 2. März war er zurück in Italien.